Björk, viele, viele andere mehr. Dafür viel Spaß möchte ich euch gleich wünschen mit Jürgen Domian. Mein Name ist Klaus Vier. Gute Nacht, alles Liebe. Hier sind Kitty, Daisy und Louis. Talkradio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich begrüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talkradio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Und das Thema heißt Sex mit Pannen. Ich möchte gerne mit euch über euren Pannensex reden. Hattet ihr schon mal eine dramatische Panne beim Sex? Das kann sein, dass irgendwas mit einem Sexspielzeug nicht funktioniert hat, irgendwie schiefgelaufen ist. Kann sein, dass ihr vielleicht in einer sehr, sehr, sehr heiklen Situation erwischt worden seid. Oder auch, dass es Verletzungen gab beim Sex. Das ist dann ja auch weniger schön und durchaus dann auch eine Panne. Also Sex mit Pannen, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht, das ist Michael. Michael ist 40. Hallo Michael. Hallo Domian. Michael, Sex mit Pannen. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Also mit Sexspielzeug hatten wir eine ganz, ganz dicke Panne. Wer ist wir? Du und deine Liebste? Ja, genau, ich und meine Freundin. Ja. Und was war es? Was? Was war das für ein Spielzeug? Ja, das war so ein Analvibrator. Ein Analvibrator. Ja, genau. Ja. Okay. Und der war relativ klein, also es war das erste Mal, dass wir sowas ausprobiert haben. Ich wollte ihr das schenken. Ja. War dann in einem Sexshop hier in der Nähe. Ja. Hab also da rumgeguckt, hab mich beraten lassen, so was so geht und sollte auch vibrieren, also mit Batterie sein, sollte auch sehr hübsch aussehen und klein sein. Und vor allem sollte es halt klein sein, weil ich dachte halt irgendwie, das ist das erste Mal, dass wir sowas ausprobieren. Und sowas Dickes dann tut das womöglich weh und das sollte ja nicht wehtun. Ja, dann haben wir das kleine Gerät gekauft. Oder ich habe es vielmehr gekauft, habe es hübsch verpackt und ihr dann geschenkt. Und wie klein war das? So klein wie ein Kugelschreiber? Nee, das war schon ein bisschen dicker halt, vielleicht so ein Durchmesser von so 3 Zentimeter. Okay, dicker schon, das ist klar. Aber bisschen so dicker und so lang vielleicht wie eine, ein bisschen kürzer als eine Zigarette. Also ach so, nicht klein. Ah ja, also sehr kompakt. Ja, sehr kompakt. Ja. Halt so, also normale Dildo-Form auch, aber halt irgendwie so klein und kompakt und auch ganz hübsch. Mhm. Und und es war einfach zu klein. Wir hatten dann, das ausprobiert, wir hatten dann Verkehr. Und ich hatte das bei ihr eingeführt und Sie hatten dann auch noch Geschlechtsverkehr dabei, also das fanden wir auch erstmal ganz toll. Ja. Und als wir dann mit dem Geschlechtsverkehr vorbei, als der da vorbei war, als wir zwischendurch aufgehört haben, war das Ding weg. Und dann haben wir es erst gesucht, haben gedacht, vielleicht ist es irgendwo im Bett verschwunden, aber das war es nicht. Es war halt im, ach, du lieber im Hintern verschwunden. Ach du lieber Himmel. Ach du lieber Himmel, ja. Der Analvibrator kam nicht mehr raus. Kam nicht mehr raus. Wir das ist ja mit, den Fingern haben wir zusammen dann nachgeforscht und aber durch das, also immer versucht haben, das wiederzukriegen, verschwand es halt noch weiter. Und war das Ding, halt war das in Betrieb auch? Währenddessen? Ja, das war im Betrieb halt. Also wir kriegten es dann auch mit, also wenn man auf den Bauch gehorcht hat oder gefühlt hat, merkte man es vibriert. Also der vibrierte relativ doll, die Batterien waren ja auch noch frisch. Klingt lustig, aber in dem Moment wahrscheinlich irgendwann nicht mehr lustig, ne? In dem Moment war das überhaupt nicht lustig. Also ja. Ihr war überhaupt nicht zum Lachen zumute. Sie hat dann anderthalb Stunden ungefähr, ich schätze mal, so zwischen anderthalb und zwei Stunden auf dem Klo verbracht. Ja. Wir haben zwischendurch mal wieder versucht, da dran zu kommen. Ja. Mit den Fingern, das ging aber nicht. Und nach, ich glaube, anderthalb Stunden, zwei Stunden ist es dann wieder aufgetaucht, war es dann im Klo. Und, aber das waren dann zwei heikle und angstvolle zwei Stunden. Ja, sie sagt ja jetzt gerade halt bei dem Vorgespräch, also sie saß gerade neben mir, sie ist jetzt gerade im Wohnzimmer und guckt Fernsehen. Wie heißt deine Freundin? Steffi. Steffi, hallo Steffi. Hallo Steffi. Aber die Steffi könnte auch vielleicht auch mal eben zu dir rüberkommen, dann könnte ich ein paar Worte mit ihr reden, wenn sie das natürlich gerne möchte, sonst ja, nicht. Ja, das Blöde ist, sie kauft sich überhaupt nicht, sie hat totale Angst. Ach Steffi. Sie ist total schüchtern. Na okay, ich will niemanden dazu zwingen oder überreden. Ich soll aufhören, ich bin nämlich gerade zu ihr rübergegangen, wieder rausgeworfen. Okay, lassen wir sie in Frieden und lassen wir sie in Ruhe. Das war dann aber wahrscheinlich ein einmaliges Experiment, oder? Ja, also mit dem Gerät schon. Wir haben danach etwas Größeres gekauft, mit einem Griff dran, was man festhalten kann. Also es war schon klar, dass sie das halt gut findet und dass sie darauf steht und dass sie es auch mag. Ja. Aber ich habe auch noch nie gehört, so ein Ding, so ein kleines Ding gesehen, dass die überhaupt... Ja, ich hatte das vorher auch nie gesehen. Ich kannte das auf dem Katalog oder wir hatten das hier mal auf dem Katalog und sie sagte auch, hatte schon etwas gesagt, ach ja, das fände sie mal interessant und dachte, ich das kaufe hier mal. Ich dachte, du denkst mit und kaufst extra ein kleines, damit es nicht so weh tut, wenn es das erste Mal ist und... Ja. Ja, und das ging voll nach hinten los. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hat sie denn durch besondere Drücktechnik oder so das dann rausgekriegt? Ja, sie ist halt ganz normal aufs Klo gegangen. Ach so, das funktionierte dann? Ja, das funktionierte dann. Also es war erst relativ weit weg. Also man kam mit den Fingern dann auch schon nicht mehr dran. Mhm. War es wirklich verschwunden. Das arbeitet ja. Ja. Das war dann so weit verschwunden, dass dann man mit den Fingern auch nicht mehr reinkam. Und ja, dann war eigentlich nur noch Warten angesagt. Und wir haben dann auch zwischendurch überlegt, halt, jetzt muss langsam mal was passieren, sonst müssen wir echt ins Krankenhaus. Das wäre natürlich eine sehr peinliche Geschichte gewesen, ne? Wobei die Leute im Krankenhaus solche Dinge gewohnt sind. Aber ich schätze auch, dass die öfter sowas erleben, ja. Aber dennoch, wenn man selbst betroffen ist und hat so ein Ding im Po und kommt in die Ambulanz, ist das ja schon eher peinlich. Nur ne? Lustig, ja. Nein, wirklich nicht. Also zwischendurch haben wir dann auch immer wieder gekichert, wenn ich dann sagte irgendwie so, ja, man hört's noch, ich weiß jetzt ungefähr, wo es steckt. Aber sie hatte dann auch mehr unterdrückt gelacht. Das war auch wirklich dann. Also wir lernen daraus, wenn man einen Analvibrator haben möchte, bitte nicht zu klein kaufen. Irgendwas zum Rückholen. Irgendwie ein Band dran oder so wäre nicht schlecht. Ja genau. Wenn er noch ein Bändchen gehabt hätte, ne? Dann wäre alles gut gewesen. Ja, aber das Problem war, das haben wir dann auch mitgekriegt halt, also das Problem war halt auch, dass er verkeilt war, halt dadurch, dass der relativ klein war. Und so eine kompakte Form hatte, hat er sich dann auch gedreht und so. Und das war irgendwie alles überhaupt gar nicht einfach und überhaupt nicht lustig. Aber es gab keine Verletzungen, Blutungen oder irgendwas? Nee, das gab es übrigens nicht. Also das war erstmal, waren wir danach aber sehr geheilt davon. Und danach war auch dann in unseren Gesprächen halt immer, wenn das Ding dann auftauchte nochmal, also er steht jetzt im Bad. Ach, es steht noch da? Ja, das ist noch da. Als böse Erinnerungen an den Abend. Ja, es ist einfach sehr hübsch und deswegen ist es noch da. Aber warum ist es so hübsch? Du sagst es zum zweiten Mal schon. Wie sieht das aus? Ja, das ist so irgendwie so ein durchsichtiges, ein bisschen pinkfarben, lilafarben Material, ein bisschen glitzernd halt. Also das könnte auch so ein kleines Accessoire sein. Also hast du es nicht reklamiert in dem Shop, wo du es gekauft hast? Nein, ich habe das ja selber provoziert, weil ich es ja auch so extra so klein haben wollte. Ja. Also die Frau, die in dem Laden, die hatte auch sehr viel größere. Und ich hatte ja extra darauf bestanden, so ein kleines zu kaufen. Aber ihr habt dennoch Gefallen dran gefunden und du hast dann einen größeren gekauft und das funktioniert jetzt. Genau, wir haben dann zusammen größere gekauft und die funktionieren auch. Dann geht das gut. Und deine Freundin ist jetzt auch ganz entspannt und der Größere, den kriegt man dann auch immer wieder raus. Ja, ganz genau. Also der verschwindet gar nicht erst so weiter drin, dass man die Idee nicht mehr raufkriegen könnte. Das ist ja eine kleine schräge Geschichte, die Gott sei Dank gut ausgegangen ist, Michael. Ja, genau. Im Nachhinein haben wir uns noch sehr darüber amüsiert, über unsere sogenannte Arschgeburt. Das kam uns dann so vor. So, du grüßt mir deine süße Steffi. Ja, vielen Dank. Und habt viel Spaß weiter miteinander. Dankeschön. Tschüss. Sie lacht jemand. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, Sex mit Pannen, das war jetzt gerade ein gutes Beispiel. Das ist heute Nacht unser Thema. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, wenn ihr auch schon mal Pannen beim Sex hattet, also mit Sexspielzeug, Verletzungen oder Erwischen oder ich weiß nicht, was alles so passieren kann, und ihr mir das erzählen wollt hier, dann nur zu 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Kerstin ist hier. Kerstin ist 43. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Kerstin. Was ist bei dir passiert? Ja, das war an meinem Hochzeitstag, beziehungsweise dann in der Hochzeitsnacht. Wie lange liegt es zurück? Oh, 24 Jahre. Ah ja. Das war 1984. Ja. Wir sind so gegen 23 Uhr von der Feier weg, nach Hause, mit dem Taxi. Und ich habe mich erstmal aus dem Hochzeitskleid gepellt. Und wir sind dann ins Bett. Und hatten Sex. Und ich habe dann mal zur Seite gegriffen und habe gedacht, Mensch, das fühlt sich so nass an. Habe dem aber keine größere Bedeutung beigemessen. Das Licht war aus. Das Licht war aus, ja. Und dann ein paar Minuten später auf der anderen Seite habe ich gedacht, Mensch, das ist auch so nass. Ja. Habe das Licht angemacht. Ja. Und ich dachte, mich trifft der Schlag. Was war das? Das ganze Bett knallrot. Das sah aus wie eine Schlachtbank. Also so ein Anblick, ich glaube, das vergisst man nie. Warst du Jungfrau? Nein. Nein. Nein, nein. Von wem kam das gut? Von dir oder von ihm? Ja, das war ja die große Frage. Ich hab dann auch erstmal gesagt, ja, kommt das jetzt von dir oder ist das von mir? Genau. Ich habe schnell erstmal die Lagen runtergerissen. Da war die Hochzeitsnacht vorbei. Ja, die war definitiv vorbei. Ja. Und das war sogar noch auf dem Matratzen, das bloß, also... Wie, du hast dich erst um die Matratze und das Laken gekümmert, als dann herauszubekommen, von wem das Blut kommt? Ja, ich bin dann über ins Bad. Ja. Und so wie ich gelaufen bin, ist die Blutspur hinter mir her. Ach, es kam von dir? Es kam von mir. Was war es? Was ist geschehen? Ja, das ich wusste das ja auch nicht. Ich habe mich dann wirklich erstmal sauber gemacht. Das lief ja an den Beinen runter und... Also das Blut kam aus der Scheide raus? Ja, ja. In Strömen. In Strömen? Naja, ein schmaler Strahl praktisch. Ja, aber es tat nicht weh. Nein, es tat nicht weh, aber ich hatte Panik. Natürlich. Natürlich. Also, ja, dann dein Mann wahrscheinlich auch. Das ist ja ein schlimmer. Der war genauso entsetzt wie ich. Also, ja, geschockt wahrscheinlich. Ja, so, ja. Und du bist ins Bad gegangen und hast gesehen, dass es aus dir kommt, das Blut von dir kommt. Ja, und dann? Ich habe mir dann erstmal einen Waschlappen gegriffen. Und habe praktisch versucht zu kühlen. Das war das Einzige, was mir eingefallen ist. Ja. Und ist dadurch das Blut beruhigt worden, zum Stillstand gekommen? Nach 10 Minuten ungefähr war es dann weg, ja. Die Hochzeitsnacht war zwar gelaufen, aber es hat ja aufgehalten zu bluten und ich hatte mich ja dann erstmal wieder ein bisschen beruhigt. Ja. Und bist du dann am nächsten Tag zum Gynäkologen gegangen? Ich bin, glaube ich, erst an dem Montag dann gegangen. Und die Hochzeitsnacht war am... Die war von Sonnabend zum Sonntag. Ach so, naja gut, klar. Da war ja nichts. So, und was hat der Gynäkologe gesagt? Ja, der hat mich erstmal gefragt, ob ich irgendwie aufgeregt war oder ob da ein bestimmtes Ereignis war. Und habe ich ihm halt gesagt, dass ich an dem Tag geheiratet habe. Ja. Und da hat er so genickt und sagte, ja, das kann dann schon mal passieren. Das war ein Blutsturz. Ach, weißt du, was ich jetzt gerade gedacht habe? Dass ihr zu heftig zur Sache gegangen seid. Nein, das war ganz einfach durch die Aufregung. Ich meine, man macht sich da ja schon ein paar Gedanken, es soll ja eigentlich fürs ganze Leben. Natürlich, das ist auch ein Stresstag. Ist ein schöner Tag, aber auch ein stressiger Tag. Ja, emotional irgendwie und dadurch... Und dadurch kann ein Blutsturz in der Scheide ausgelöst werden, wenn eine Frau sehr gestresst ist? Ja, das war wohl mehr innerlich. Da müssen irgendwelche Blutgefäße geplatzt sein, die sich dann wieder verschlossen haben. Aber was nichts mit dem Geschlechtsverkehr zu tun hatte? Nein. Ach, das habe ich noch nie gehört. Nein. Das habe ich ja wirklich noch nie gehört. Vielleicht dadurch noch etwas begünstigt, würde ich sagen. Mhm. Aber ist das denn dann irgendwann nochmal in den vielen Jahren passiert? Nein. Nee. Nein. Wie lange, bist du noch verheiratet mit dem Mann? Nein. Nee. Ach, aber das hat damit nichts zu tun. Nein. Wie lange warst du verheiratet mit ihm? 12 Jahre. 12 Jahre. Also das ist dann niemals wieder aufgetaucht? Das ist nie wieder aufgetaucht. Ist man denn dann, wenn das einmal passiert ist, könnte ich mir vorstellen, dass man bei dem nächsten, übernächsten Mal, also bei den nächsten Malen, wenn man Sex hat, sehr verspannt ist, wenn man Angst hat, das könnte wieder geschehen? Nein, könnte ich eigentlich nicht sagen. Könntest du dich dann durchaus gleich wieder so fallen lassen und den Sex genießen? Ja, ich muss sagen, also das nächste Mal war dann schon ziemlich lange Zeit danach. Denn mein Mann war da gerade bei der Armee und wir hatten am Samstag geheiratet und er ist Montag dann wieder fort. Und das war so eine Art Sonderurlaub. Wie viel Zeit lag denn dazwischen, zwischen diesem Blutsturz und dem nächsten Sex? Also bestimmt 2 Monate. Mhm. Das heißt, da konnte sich in Ruhe alles verheilen und regenerieren wieder. Ja, ich will mal sagen, das musste jetzt nicht unbedingt heilen, so wie mir das der Frauenarzt gesagt hatte. Hat sich das verschlossen und war keine Wunde in dem Sinne da. Ja, ist der Blutsturz tief in der Scheide ausgelöst worden oder an den äußeren Schamlippen? Weißt du das? Ja, tief in der Scheide. Ja. Also so wie er mir das gesagt hat. Ja, siehst du, was wir wieder hier lernen, das wusste ich nicht und wahrscheinlich viele Leute auch nicht, dass es sowas gibt. Kann einen natürlich in Angst und Schrecken versetzen. Ich hatte wirklich Panik. Ich hatte richtig Panik. Mhm. Weil ich habe ja nun auch in mich hineingehorcht, ob es irgendwie wo weh tut oder ich meine... Der Arzt hat gesagt, dass es aufgrund der großen Aufregung war. Ja. Kann es denn auch sein, dass so etwas passiert, wenn eine Frau zu sehr erregt ist? Weißt du das? Das kann ich dir jetzt nicht so sagen. Keine Ahnung. Würde ich so in meinem Laien wissen? Wenn es vielleicht zu sehr war, dann wäre mir das hinterher bestimmt auch noch ein paar Mal passiert. Ach so. Nein, aber so wie er gesagt hat, er hatte mich ja extra gefragt, ob an dem Tag irgendetwas Besonderes war. Und das war ja nur Verstehe. Definitiv. Und von daher... Das heißt, für den Gynäkologen war das gar nicht so was Besonderes? Nein. Das kannte der? Mhm. Er hat gesagt, es passiert nicht sehr oft, aber es kommt vor. Also, wenn so etwas passiert, muss man vielleicht nicht gleich, oder muss Frau nicht gleich in große Panik verfallen. Es kann dann ein ganz normaler Scheidenblutsturz, so nennt man das, ne, sein. Ja, ich denke schon. Ja gut, wenn man es weiß. Wenn man es weiß. Aber das wusste ich ja damals auch noch nicht. Ist mir klar. Dass es sowas gibt und dass das dann auch ohne Folgen bleibt. Ich habe mich sowieso gewundert, weil ich hatte absolut keine Schmerzen. Du hast doch dann eine ganze Menge Blut auch verloren, ne? Ja, es war schon ein bisschen, ja. War dir ein bisschen schummrig danach? Und ja, vielleicht ein bisschen. Ich glaube, der Mensch kann schon eine ganze Menge vertragen, ne? Und immer. Ich meine, es hat ja nur kein Liter gefehlt. Ja, also. Ist klar. Das sieht immer schlimmer aus, als es dann auch ist. Ja, ne? Ja, eben. Vor allen Dingen, wenn das auch weiß ist, auf dem weißen Bettlaken und wenn man zur Toilette geht und der ganze Boden ist voll Blut. Das ist ja wirklich echt schlimm aus. Man hat ja immer Angst, wenn man irgendwie Blut sieht, ne? Von sich. Wenn es irgendwo aus einem heraus blutet, hat man gleich Angst, weil es ja immer oder oftmals auch verbunden ist mit schlimmen Diagnosen. Ja, ich muss sagen, bei meinem eigenen Blut ja, aber bei Fremden stört mich nicht so. Ne? Also ich könnte jetzt bei einem Unfall, wenn ich dazukommen würde, ich könnte auch helfen. Mir würde es dann erst hinterher schlecht werden. Ich hatte schon mal sowas auf Arbeit, da war ein Unfall und derjenige hat nur sehr stark aus dem Kopf geblutet. Mein Chef, der war gleich leichenblass. Und ich habe mich dann erstmal um den Mann gekümmert, habe den verbunden und abgewaschen, weil das war ja nur, da hat ja nur wirklich, da lief das Blut runter. Ja. Und dann hinterher war mir es dann erst schlecht. Ja, verstehe. Kerstin, also gut, dass das dann so geklärt war und dass du nicht schlimme Folgeschäden hattest oder dass es ein Indiz für eine schlimme Krankheit war. Und vor allen Dingen gut, dass es nie wieder passiert ist. Genau. Ich danke dir für den Anruf und das war sicher aufschlussreich und auch interessant und informativ für uns alle. Alles klar. Ich danke dir vielmals. Alles Gute. Okay. Tschüss. Vielen Dank dir auch. Tschüss. Danke. Sex mit Pannen. Unser Thema 0800 220 5050, wenn ihr uns gerne erreichen wollt. Erreicht hat uns der Frank und Frank ist 37. Hallo Frank. Ja, hallo. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Frank. So, Sex mit Pannen. Ja, wir hatten mal, also ich und meine Freundin, wir sind da immer noch zusammen. Ja, meine kleine Panne beim Sex. Ja, und was war das? Ich bin mal beim Sex abgerutscht. Du bist beim Sex abgerutscht? Ja. Ja. Ja, und ja, wir waren so richtig gut am Gange. Also während des Geschlechtsverkehrs bist du abgerutscht? Ja, richtig. Mit dem Penis? Ja, richtig. Ja. Also rausgerutscht. Rausgerutscht. Mhm. Ja, und ich wollte dann wieder rein und dann statt in die Vagina bin ich dann in die damalige Matratze reingestoßen. Oh. Ja, und das war's. Das klingt im ersten Moment so ein bisschen nach Aua. Ja, das tat auch sehr doll Aua. Da hast du aber kräftig gestoßen? Ja, würde ich mal sagen. Mit welchem Effekt? Welche Folge hatte das? Ja, mit dem Effekt, dass die, ja, dass mein da Bändchen gerissen ist. Da, ach so. Dazwischen Vorhaut und Eichel. Verstehe. Ich dachte jetzt, das wäre ein Penisbruch entstanden, was ich mir ja ganz grauenhaft vorstelle. Nee, Gott sei Dank nicht, aber ich denke mal, es war genauso schmerzhaft. Das Bändchen zu reißen ist auch nicht so ein Spaß, ne? Wenn das passiert. Nee. Das Blut dann, oder? Ja, das hat sehr, sehr starke Blut. Was heißt sehr stark? Also für mich sehr stark geblutet. Ne? Da war dann auch Schluss mit Spaß und lustig bei euch. Ja, da war erstmal mit allem vorbei. Ja. Ja, und ich habe dann erstmal da Waschlappen geholt und erstmal das irgendwie ein bisschen aufgehalten, auch das Blut. Mhm. Ja, und dann ging nichts anderes, dann musste ich eben Notarzt rufen. Ach, war das abends oder in der Nacht noch? Ja, es war nachts so in 2:30 war das. Notarzt, warum? Weil das Blut nicht zum Stillstand kam? Ja, richtig, genau. Ach so. Und das ist auch irgendwie ein bisschen angeschwollen dadurch, ja, eben durch den Riss eben auch, ne? Ja, Ja, habe ich mir auch gedacht. Ja, und das Beste war noch, dann kam erstmal eine Notärztin. Natürlich, genau, dann kommt natürlich eine Notärztin. Ich dachte nur, oh nee, ich kann denn jetzt nicht in den Arzt kommen, das ging ja noch. Aber der junge Mann, der dabei stand, der hat dann auch das Gesicht ganz komisch verzogen, als er das gesehen hat. Der hat das vielleicht auch noch nie gesehen gehabt. Das war ein Krankenpfleger, nee. Oder? Ja, so, ich denke mal, ja, es war ja. auch so ein Helfer dabei. Was hat die Ärztin dann mit dir gemacht? Ja, die hat sich das erstmal das Ganze angeguckt. Ich habe ihr gesagt, das ist mir ein bisschen peinlich und so. Und sie so, ach nö, geht schon und so. Ja, und dann hat sie sich das angeguckt und hat sie gesagt, nee, dann müssen wir wohl ins Krankenhaus fahren. Ich was? Krankenhaus? Ach du lieber Himmel, in der Nacht deshalb dann noch ins Krankenhaus? Ja, also in der gynäkologischen so eine, Klinik rein. Ja. Ja, und dann habe ich mich auf die Liege gelegt und dann kam auch schon ein Arzt rein. Ja. Ja, und der hat sich erstmal ein paar Handschuhe angezogen, hat das erstmal ein bisschen sauber gemacht mit dem Blut, damit er erstmal direkt was sieht. Und dann hat er nachher ein bisschen so Jodzeug draufgeschmiert. Und das war dann auch nochmal ganz klasse. Ja, das brennt natürlich wie Teufel. Das habe ich gemerkt. Blutete denn das da immer noch, als du im Krankenhaus warst? Ja, so ein bisschen. Ja. Also viel nicht mehr. Es hat schon ein bisschen aufgehört, weil ich habe ja ein bisschen gekühlt mit der Waschlappen und so. Verstehe, ja. Ja, und da hat er gesagt, ich soll den abnehmen, falls da irgendwelche Fasern von den Lappen da noch in die Wunden mit reinkommen. Oder können so. Infektionen entstehen. Richtig. Ist denn dann irgendwas noch genäht worden? Nee. Er hat gesagt, das muss so verheilen. Hm. Ja, und ja, dann und er hat gesagt, viel kühlen. Ja, und bist du dann im Krankenhaus geblieben oder hat man dich wieder nach Hause geschickt? Nee, ich war nach zwei Stunden circa, ja, bin ich dann wieder gegangen worden. So. Da hat er gesagt, so, jetzt, also gesagt, ich kann auch nichts mehr mal machen. Aber dann hast du ja gar nicht so viel gemacht, das hätte die Ärzte noch zu Hause auch machen können. Ein bisschen Jod draufschütten und gut ist. Ja gut, weil es war ja eben nun alles voller Blut und sie hat gesagt, dann lieber weg ins Krankenhaus. Ne? Gut, war eine Vorsichtsmaßnahme, ist sicher auch und richtig dann musste gewesen. Ich nachher auch so da Sitzbäder nehmen, dass das ja mit so ein da Verheilung zu alles gut verheilt. Wie lange hat das gedauert, bis es dann verheilt war? Also bis es richtig verheilt war, sag ich mal so 3-4 Monate. Das heißt, so lange konntest du eigentlich dann auch keinen richtigen Sex haben? Nee, daran habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr gedacht. Da war erstmal die Lust weg. Das glaube ich. Das ist wirklich dann sofort weg, wenn Schmerzen einsetzen in der Region. Jetzt ist das Bändchen aber gerissen. Das ist jetzt kaputt. Ja. Und du kommst damit gut klar? Ja, eigentlich so. Das Bändchen hält ja eigentlich die Vorhaut. Und jetzt ist die Vorhaut irgendwie so... Die ist jetzt irgendwie so da, oder wie? Ja, die ist so da. Die kann ich jetzt nur weiter nach da verschieben. Ach so. Nach unten verschieben. Heißt das, ist das sogar ein Vorteil für dich? Ja, würde ich mal sagen, ne? Ach so. Und optisch, sieht das nicht ein bisschen verschrumpelt aus jetzt? So ein Wurstpelle-mäßig? Ja, was heißt da verschrumpelt? Ja, man sieht schon, dass da irgendwas dran passiert ist. Ja. Also, es sieht nicht so ganz da heftig aus, sag ich mal so. Aber na, man sieht schon, dass was daran passiert ist. Mhm. bei der Gelegenheit, dich gleich ganz beschneiden zu lassen, war kein Thema. Ja, wäre mir dann auch egal gewesen. Wäre natürlich eine gute Gelegenheit gewesen, dann wäre es ein ganz anderes. Ja, das Einzige, was danach noch den Nachteil hatte, die ersten paar Tage mit dem Pinkeln gehen, ne? Ach so, natürlich. Wenn der Dings daran kam, der Urin, das war dann auch nicht so angenehm. Ja, es ist natürlich alles, was in der Region, ob Mann, ob Frau, wenn man da irgendeine Verletzung hat, also ist das natürlich alles so äußerst unangenehm und schmerzhaft. Und richtig, richtig. Da ist dann Sexualität ganz weit weg und überhaupt gar kein Thema mehr, ne? Nee, also da habe ich erstmal gar nicht gedacht. Das war mir dann auch, ehrlich gesagt, auf Deutsch gesagt, da Latte. Ja, natürlich. Und das Blöde halt, ist... aber wie, wo du gerade das Stichwort sagst, entschuldige. Jeder Mann kriegt da während des Schlafes eine Erektion. Immer. So du dann auch, als das noch verletzt war, ein paar Tage später. Hat das nicht tierisch wehgetan? Also sozusagen, also wenn das so passiert ist, also ich habe da nichts von gemerkt. Oder hast du aber einen tiefen Schlaf gehabt? Ja, denke ich mal schon. Ne? Ja, weil das stelle ich mir schon sehr, sehr unangenehm dann auch vor. Davon habe ich nichts gemerkt. Ja. Also weil man ist ja da nicht auch in wachem Zustand. Aber wäre ich jetzt da im richtigen Zustand gewesen und dann vielleicht eine Erektion, dann wäre ich wahrscheinlich da noch umgekippt, ohnmächtig. Ja, dann wäre es auch wieder gleich vorbei gewesen mit der Erektion. das kann ich dir sagen. Ja, aber du hast es dir selbst eingebrockt, weil du vielleicht auch ein bisschen sehr intensiv bei der Sache warst, ne? Muss man vornehm auszudrücken. Ja klar, es war ja gerade so gut, warum soll man da auch aufhören? Ne? So. Und die Matratze war hart. Ja, natürlich. Ne? Ja, und das habe ich dann bemerkt, dass das wohl nicht so angenehm war. Und seitdem ist man schon ein bisschen vorsichtiger. Ne? Ja, ja, ja. Wahrscheinlich ein bisschen mehr mit Bedacht dran. Ja, ja, denn es können ja, wie ich es gerade am Anfang sagte, auch noch ganz andere schlimme Sachen passieren, ne? Wenn man irgendwie ausrutscht oder wenn das alles irgendwie quer liegt oder weiß ich was. Ich da weiß ja noch, der erste Vorredner, ich habe ja damals mal in unser Krankenhaus gearbeitet und da habe ich auch da einige Geschichten gehört. Ich hatte hier schon einige Anrufe früher mal von Leuten aus dem Krankenhaus, die in der Ambulanz arbeiten. Das ist Wahnsinn, was die alles erleben und was die aus Menschen herausholen, aus den Geschlechtsorganen, was da alles so reingesteckt wird. Ja. Lieber Frank, bei dir ist es auch gut gegangen, freue ich mich. Und du hast jetzt auch wieder richtig Spaß am Sex, alles wie früher. Und so soll es auch sein. Alles klar. Danke für den Anruf. Gut, nicht zu danken. Tschüss. Jedenfalls. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema Sex mit Pannen. Und wenn ihr auch schon mal Sex mit Pannen hattet, so Geschichten ähnliche, die wir gerade gehört haben, vielleicht dass mit Sexspielzeug was schiefgelaufen ist, dass eine Verletzung entstanden ist beim Sex, dass ihr in einer sehr unangenehmen Situation vor euch vielleicht erwischt worden seid, wie auch immer, was auch immer, und ihr mir das gerne erzählen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Björn, begrüße ich herzlich. Björn ist 18. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Björn. Schön, dass du da bist. Freut mich auch, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ja. Sex mit Pannen, erzähl, bei dir. Ja, und zwar, ich wurde erwischt von meinen Eltern. Von deinen Eltern? Genau. Bei was? Und auch beim Sex. Und zwar war das Problem, ich habe einen Kollegen von mir eingeladen, also besser gesagt mein Freund, also ich wusste da, dass ich auf Männer stehe. Mhm. Und ich habe da noch zu Hause gewohnt und habe ihn dann zu Hause eingeladen und habe gesagt, dass ich ihm die Haare mache. Also ich bin Friseur. Mhm. Und wie alt warst du da, als das passierte? Wie alt? Ich war 15. 15? Oh, das ist natürlich heikel. Mhm. Und dann war das Problem, meine Eltern wussten das gar nicht, dass ich auf Männer stehe. Mhm. So, und ich habe dann auch bei meinen Eltern, habe ich ihn vorgestellt, habe dann gesagt, dass das mein Kollege ist, aber das war ja mein Freund. Mhm. Der auch so in deinem Alter war? Nee, er war schon älter. Ach so. Er war 20. Oh ja, das ist ein Unterschied. Ja, und auf jeden Fall sind wir dann auch ins Wohnzimmer, haben dann was zusammen getrunken. Mhm. Und irgendwann habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, ich gehe hoch, ich wollte ihm die Haare machen und sind dann nach oben gegangen. Da warst du aber gerade Lehrling, ne? Im ersten Lehrjahr oder so. Ich war Lehrling, genau. Ja. So habe ich ihm dann die Haare gefärbt, haben da Musik auch angemacht, und dann haben wir zusammen geredet und dann kam es irgendwie dazu, dass wir dann bei mir im Zimmer gegangen sind. Ins Kinderzimmer? Ins Kinderzimmer, genau. Mhm. Und haben dann auch Musik angemacht und haben uns dann dahingesetzt und irgendwann kam es dann auch zum Sex. Mhm. So, und dann war das Problem, meine Eltern kamen hoch, also meine Mutter kam hoch. Wart ihr ganz ausgezogen, ganz nackig? Ja, das war ja auch das Problem, wir lagen ganz nackig auf dem Bett. Ach du lieber Himmel. Die Musik lief? Bitte? Die Musik lief, Björn lag ganz nackig mit seinem Freund auf dem Bett und dann ging die Tür auf. Genau, und ich, mein Freund, also Markus hieß er, hat noch gesagt, ist die Tür denn abgeschlossen? Ja. Und ich habe dann gesagt, ja klar ist die Tür abgeschlossen. Habe ich extra gesagt, weil ich nicht mehr aufstehen wollte. Ja. So, und dann kam war das Problem, meine Mutter kam reingestürmt und sagt, was ist denn hier los? Ich sag, Mama, hier ist nichts los. Und total, also die hat ja nicht mal angeklopft? Sie hat nicht angeklopft, ganz, sie kam einfach so rein, weil sie da nicht mit gerechnet hat. Ja, ja, ja. Und dann kam sie rein, Björn, was ist denn hier los? Dann ist sie heulend runtergerannt und hat dann meine Brüder angerufen, dass ich schwul bin. Und Björn, ja, und der Markus war erstmal, hatte totalen Schock. Er wusste erstmal gar nicht, was los ist. Die, beschreib mir diesen Sekunden nochmal. Die Mutter kommt rein. Ja. Die steht in deinem Zimmer. Ihr beide liegt nackt auf dem Bett und seid zu Gange. Genau. Er hat die sofort angefangen zu weinen und ist weggelaufen oder hat die irgendwas gesagt noch? Oder? Ja, sie hat Licht angemacht, hat gesagt, ja, wir reden morgen darüber. Ach, es war dunkel. Ja, es war dunkel bei mir auch im Zimmer. Ich habe nur so eine Lichterkette angehabt. Ach so, aber man konnte schon was erkennen. Das war nicht stockfinster. Ja, es war nicht stockfinster. Man konnte schon was erkennen. Ja. Ja, und auf jeden Fall hat sie dann das Licht bei mir angemacht. Nur, hat sie dann gesagt, mach die Musik lassen. Sie guckte so hin und sagt, was geht denn hier ab? Und hat gesagt, ja, wir reden morgen darüber. Mhm. Und ich total geschockt. Ich so, Mama, was ist denn los? Ne? Ich so, das. Ja, sie konnte das irgendwie nicht verstehen, dass ich mit einem Mann zusammen war. Und dann ist sie gleich rausgegangen aus dem Zimmer wieder. Ja, ist gleich rausgegangen, war auch dann am Heulen und ich sag, Mama, du musst da jetzt mit klarkommen. Ja, und dann habe ich dann mit meinen Eltern darüber geredet. Ich musste mich dann hinsetzen. Ich saß da wie auf so einer Anklagebank. Inzwischen warst du wieder angezogen? Ich war dann schon wieder angezogen. Er ist dann abgehauen heimlich, ganz schnell. Markus hatte das Haus verlassen. Genau. Ja. Und ich saß dann in der Küche und meine Eltern so, Björn, was war denn da los? Und ich sag, ja, erst gar nichts. Ich fing dann auch an zu heulen, hab dann gesagt, ja, Mama, ich muss euch was sagen, dass ich auf Männer stehe. Mhm. Und meine Brüder so, ja, wir wussten das schon vorher, uns brauchtest du das gar nicht sagen. Wie alt sind die Brüder? Oder wie alt waren die Brüder damals? Meine Brüder waren da 23 und der andere war 25. Und die hat das gar nicht so vom Mocker gehauen? Nee, den hat das gar nicht vom Mocker gehauen. Die Brüder wurden aber in der Not von deiner Mutter herantelefoniert. Die waren gar nicht zu Hause, oder was? Nee, meine Mutter hat dann da angerufen. Ja. Und hat dann gesagt, dass, ja, kommt mal vorbei. Und es war ja schon abends. Ja, meine Brüder, voll geschockt, sind dann natürlich auch vorbeigekommen. Mhm. Haben gesagt, was ist denn los? Ja. Und meine Mutter hat das dann gesagt. Ja, und meine Brüder so, ja, Mama, warum hast du uns denn dafür angerufen? Wir wussten das doch schon. Mhm. Ja, und dann auf jeden Fall das Problem. Mein Bruder hat dann auch gesagt, ja, weil ich immer Männer angeguckt habe statt Frauen. Mhm. Ja, und meine Mutter hat das im Nachhinein, sie kommt da, deswegen bin ich auch zu Hause ausgezogen, weil sie mit der Situation einfach nicht zurechtkommt, weil es gibt immer noch Streit, ja. weil sie es nicht sehen kann, dass ich mich mit Männern küsse oder so. Ja. Und der Vater, ist ja da gelassener und cooler? Also mein Vater, muss ich sagen, also meine Eltern leben getrennt. Ach so. Mhm. Aber mein Vater kam auch an einem Tag und er hat gesagt, du bist immer noch mein Sohn. Mhm. Du bleibst auch mein Sohn. Ja, für ihn ist das kein Problem. Und ich muss sagen, mein Vater kam eher mit klar als meine Mutter. Normal ist das ja immer umgekehrt. Ja, wirklich. Normalerweise ist es umgekehrt, ja. Und so, du bist heute 18 und deine Mutter hat immer noch Probleme damit und es ist irgendwie alles noch nicht so richtig, wie es sein sollte. Nee, ich habe auch dadurch einen Ausbildungsplatz verloren. Und warum? Weil ich kam auch nicht, also ich komme jetzt, muss dazu sagen, ich habe immer noch Depressionen. Mhm. Ich habe dann auch abgenommen dadurch und ich kam dann auch mit der ganzen Situation nicht klar. Das hat in der Schule und so alles nachgelassen. Mhm. Ja, und meine Mutter, ich merke, dass meine Mutter immer noch nicht damit klarkommt. Also sie lässt sich das nicht anmerken, aber ich merke es, dass sie da nicht mit klarkommt. Da ist es vielleicht wirklich ganz klug gewesen, von dir auszuziehen, um erstmal so ein bisschen Distanz hinzukriegen zwischen Mutter und dir. Genau. Und im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre wird sie sich dann schon, hoffe ich mal, daran gewöhnen. Ja. Und für dich wird es dann vielleicht auch eine Normalität kriegen, also dass du auch ohne innere Ängste und was damit alles verbunden ist, dann auch so leben kannst, wie du möchtest. Ja, aber für mich ist es noch schwieriger, weil ich bin nach der Klasse 9 abgegangen und ich habe gar keinen Abschluss und ich habe einen Ausbildungsplatz verloren und ich suche jetzt immer noch nach einem neuen Ausbildungsplatz. Das ist natürlich ganz, ganz doof. Wenn du schon einen hattest und dir das gefallen hat und deshalb wegen der ganzen Geschichten, das auseinandergegangen ist oder kaputt gegangen ist, ist es sehr ärgerlich, ja. Also hat diese Sexpanne dann üble Folgen gehabt, wirklich für dich, bis heute, ne? Kann man ja sagen. Bis heute, auf jeden Fall. Also das möchte ich auch nie wieder erleben, weil das war für mich so peinlich, weil ich immer gesagt habe, meine Eltern und egal meine Brüder, es soll mich nie einer erwischen oder ich möchte das nicht, weil für mich ist das selber peinlich. So. Gibt es denn Markus noch? Den Markus gibt es schon lange nicht mehr, nein. Habe ich mir schon gedacht. Den gibt es schon lange nicht mehr. Also Björn, dann wünsche ich dir, dass du bald eine neue Ausbildungsstelle kriegst. Dankeschön. Möglichst wahrscheinlich wieder als Friseur, ne? Möchtest du gerne, oder? Ja, ich möchte auf jeden Fall wieder als Friseur und danach möchte ich irgendwas im Musical oder so machen, auf jeden Fall. Ah. Dass ich einen neuen Ausbildungsplatz kriege, weil das ist mein Traum. Also ich lebe dafür, ich gebe dafür eigentlich alles, weil Friseur ist einfach kreativ, man ja. Ist einfach mein Ding. Okay, dann wünsche ich wirklich viel Glück, dass du schaffst und vor allen Dingen auch Glück in der Liebe. Alles Gute. Okay, alles gut. Darf ich noch ein Autogramm haben? Ja, wir rufen dich nochmal an, Björn, wegen der Anschrift. Okay, danke. Tschüss. Und dir auch alles Gute. Danke, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Sex mit Pannen. Und hier ist die Carmen, 34. Guten Morgen. Hallo, Carmen. Ja, hallo, Domian. Ja, Carmen. Ja. Das ist ja also, prima, dass du da bist. Ja, schön. Ja, endlich habe ich es mal geschafft. Ich habe schon oft versucht, durchzukommen, aber bisher leider ohne Erfolg. Aber jetzt haben wir uns. Genau. Bei dem Thema. Bei dem Thema, ja. Also ich habe eigentlich eine lustige Geschichte. Ja. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Mit dem Mann bin ich auch nicht mehr zusammen. Ja, das ist so schon 10 Jahre her. Mhm. Und ja, wir hatten beide so ein Faible dafür, für Sex im Freien. Mhm. Und es war im Sommer, es war halt schön warm und wir haben dann sind dann extra abends noch an den See gefahren, mhm. Um halt nicht unbedingt erwischt zu werden. Mhm. War das denn ein beliebter und belebter See oder eher ein sehr einsam gelegener? Nee, es war eigentlich doch tagsüber sehr belebt. Mhm. Obwohl sehr viel Felder und Natur drumherum war und Wald und so, mhm. und viel Gebüsch. Und mhm. Wir haben uns dann auch so ein lauschiges Plätzchen im Gebüsch gesucht. Mhm. Und wie viel Uhr war es da ungefähr? Ja, es war so 21, so 9 Uhr abends ungefähr. Da war es noch hell im Sommer, ja. Es war noch hell, ja. Ja. Und ja, haben natürlich dann auch losgelegt und ja, und waren dann in der Hündchenstellung zugange und waren auch so richtig voll in Action und dann meinte mein Freund auf einmal so zu mir, irgendwas stimmt hier nicht, da ist jemand. Und ich sag, wie, da ist jemand? Und ich konnte mich ja nicht sehen, weil er ja hinter mir war und ich so im Vierfüßlerstand war und er hat sich dann so rumgedreht und da stand so ein Schäferhund hinter ihm. Ein Schäferhund? Und war an seinem Hintern am Schnüffeln. Und er ist total erschrocken und erstmal so, oh, was ist das denn und so. Und dann hörten wir schon die Spaziergänger, die nach ihrem Hund riefen. Und die kamen dann auch irgendwie so ins Gebüsch und der Hund, der reagierte gar nicht. Der fand das wohl so interessant, was da ablief. Ja. Und plötzlich standen die da, ne, vor uns. Das war so ein jüngeres Ehepaar mit einer älteren Dame dabei. Ich vermute mal, dass das irgendwie die Mutter oder Schwiegermutter war. Und das war natürlich so mega peinlich. Das, ne? Das kann ich mir vorstellen. Und der Hund war immer am Schnüffeln und die Leute standen da. Der war immer noch am Schnüffeln, also der ging nicht weg von ihm. Ne? Ja. Das war, also selbst wie der aufgesprungen ist, lief der dem also auch immer hinterher. Ja. Und die Leute da natürlich, das war so peinlich und so. Oh, haben die was gesagt, die Leute? Ja, natürlich. Also die haben geschimpft wie blöd. Also der Mann, der ist dann erstmal hinter dem Hund andauernd hinterher mit der Leine, um ihn irgendwie anzuleihen. Hat er den Hund beschimpft oder hat er euch beschimpft? Ja, also den Hund hat er die ganze Zeit halt gerufen und am schlimmsten waren halt so die zwei Frauen, die dabei waren, die waren halt am Wettern so Unverschämtheit und keine Moral mehr und habt ihr kein Schlafzimmer und wir natürlich total in Panik da übereinander hergefallen und das war ziemlich... Habt ihr euch dann in diesem Stress, während die dann im Schimpf waren und der rief den Hund zurück, habt ihr euch da schnell angezogen oder ja, bliebt ihr da nackt ja, liegen? Ja. Ja, nee, also wir haben so schnell wie möglich irgendwie ein T-Shirt übergeworfen und in die Unterwäsche reingeschlüpft, mhm. ne? So, dass wir halt nur noch unsere Sachen gegriffen haben und haben dann da ziemlich schnell gemacht, dass wir weg waren. Ach so, ihr seid dann abgehauen, während die noch am Schimpfen waren. Ja, natürlich, klar. Das war also so peinlich. Und man kann ja von Glück reden, dass der Hund nur geschnüffelt hat und nicht aggressiv war, ne? Das hätte ja auch sehr böse ausgehen können. Ja, also da haben wir auch gedacht. Also ich meine, dieser Hund schien also wirklich sehr interessiert an dem Geschehen zu sein, was dann ablief. Aber wir haben dann nachher, also erstmal waren wir natürlich total geschockt und sind dann erstmal da ganz schnell zum Auto und weggefahren und wir sind auch nie wieder zu dem See hingefahren. Aber wenn man sowas macht, ist da nicht so ein kleiner Grundreiz auch da? Na, vielleicht kann uns jemand erwischen oder beobachten. Ja. Ja, doch. Also ich muss dazu sagen, ich bin sowieso jemand, ich mag sehr gerne Sex im Freien. Also so eine exhibitionistische Ader hast du schon? Ich habe eine exhibitionistische Ader und ich habe selber auch eine voyeuristische Ader. Ja. Und mein jetziger Partner ist da, also ich muss dazu sagen, ich bin, was Sexualität betrifft, ein total offenes Buch. Mhm. Ich arbeite auch als Prostituierte und ich arbeite gerne als Prostituierte. Ach so, das sagt sie jetzt so nebenbei. Ja, ja, weil ich habe da auch Spaß dran. Ist das dein Hauptberuf? Ich versuche mich gerade damit selbstständig zu machen. Ach so. Und wie lange machst du schon? Also ich mache es jetzt seit einem Dreivierteljahr. Ach so, das ist noch nicht so lange. Und ich habe aber ein ganzes Jahr darüber nachgedacht, ob ich es mache oder nicht. Ja. Und habe es dann irgendwann einfach mal ausprobiert. Und habe einfach gemerkt, so dass mir das psychisch sehr viel gibt, also dass mich das sehr aufbaut. Also ja, das ist ja interessant. Ich hätte jetzt gesagt, dass du gesagt hättest, ich habe gemerkt, dass mich das psychisch nicht tangiert. Aber du sagst, es hat mir sogar psychisch viel gegeben, das wundert mich. Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin seit längerer Zeit schon psychisch krank. Ich bin Borderliner und habe auch sehr intensiv mit meinem Therapeut darüber gesprochen und gehe auch jetzt noch einmal die Woche zur Therapie. Und mein Therapeut ist auch der Meinung, also er sagt, also seitdem sie das machen, blühen sie richtig auf. Das ist ja kurios. Also sagte, sie haben eine totale Wendung gemacht irgendwo, ne, sind sehr viel reflektierter über sich selber. Also du machst das quasi unter psychologischer Betreuung. Ja, so ungefähr. Ja, so das ist ja nun auch wieder sehr schräg. Das habe ich so auch noch nicht gehört. Ja, also mein Freund, der wusste das, wir sind jetzt seit 3 Monaten zusammen und der wusste das auch vorher, dass ich erstmal bis jetzt also nebenbei als Prostituierte arbeite. Mhm. Habe ihm das also auch, wie wir uns kennengelernt haben, von vornherein gesagt, was ich nebenbei mache, weil ich ein ziemlich ehrlich, also ein sehr ehrlicher Mensch. Und das macht ihm nichts aus? Doch. Und von Zeit zu Zeit kommt es nochmal so hoch, dass er dann so sagt, so, aber es ist nicht so der Punkt eigentlich, ja auch. Also er möchte mich schon für sich alleine haben, hat aber gemerkt, dass wenn ich, sagen wir mal, eine sehr anstrengende Woche hatte, also wenn ich sehr viele Kunden hatte in der Woche, dass ich dann am Wochenende trotzdem noch mit ihm kann, ne, und da auch nicht überbelastet bin oder so, weil Sex ist für mich was ganz Wichtiges und hat für mich einen sehr hohen Stellenwert. Also stößt ihn nicht ab? Nein, das nicht. Er hat nur Angst, dass mir was passiert. Ja, das ist eine berechtigte Angst. Wie arbeitest du denn? Wo arbeitest du, in einem Club im Moment noch? Nein, also ich würde niemals in einem Club arbeiten. Inserierst du in Zeitungen oder wie machst du es? Im Internet? Ich habe im Internet eine Seite. Ah ja. Und über verschiedene Dating-Lines inseriere ich. Und habe mittlerweile auch ja schon Stammkundschaft. Und wo gehst du zu deinen Kunden oder empfängst du die Kunden irgendwo bei dir? Ich empfange die Kunden bei mir. Ah ja. Wobei ich dazu sagen muss, dass das Haus, in dem ich wohne, ist kameraüberwacht. Und es ist aber so, ich mache keine Hausbesuche und treffe mich auch nicht mit fremden Männern für Sex in der Öffentlichkeit. Weil mir das einfach zu gefährlich ist. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne im Wald irgendwo, ne, der kann ja mit mir, was ich, JWD, wohin fahren. Ja, da musst du wirklich sehr aufpassen. Aber ich merke schon, dass du da schon sensibel für bist, dass du das alles abgesichert hast vorsichtig bist. Ich sichere mich nach allen möglichen Richtungen ab. Ich wollte dich gerade was fragen. Du hast gesagt, ich wollte das mal ausprobieren, wie das ist, als Prostituierte zu arbeiten vor einem Dreivierteljahr. Oder hast ein Jahr drüber nachgedacht? Also ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das ist, für Sex bezahlt zu werden. So, wie probiert man das beim allerersten Mal aus? Wie kriegt man den allerersten Kunden? Also ich bin auf dieser Dating-Line halt gewesen und habe mir dann gezielt, also auch ein Info entwickelt, ne, wo ich gesagt habe, also ich suche Sex für Taschengeld. Mhm. Und da hat sich dann auch jemand darauf gemeldet, der das mal ausprobieren wollte. Stimmt, das ist natürlich auch mit dem Netz heutzutage ist das natürlich einfach, einfacher dann sowas so dann hinzukriegen oder zu organisieren. Und es war halt so, er hat mir dann 30 Euro angeboten dafür, dass er sich nur vor mir selbst befriedigt. Ist okay, ne, oder? Vom Preis. Mhm. Ja. Ne? Also für nix, dass du einfach nur sitzt und guckst. Und du musstest dich nicht nackt ausziehen? Nein, gar nicht. Er wollte nur, dass ich ihm zugucke. Wie war der denn drauf? Vielleicht auch so ein bisschen anfeuere. Also du saßt auf einem Stuhl, auf einem Sessel, völlig angezogen. Richtig. Und er hat vor dir onaniert und hat dir dafür 30 Euro gegeben. Richtig. Leicht verdientes Geld. leicht verdientes Geld und ich muss ganz ehrlich sagen, das war so prickelnd für mich. Mhm. Also gerade sexuell fand ich das also sowas von ja geil, würde ich mal sagen. So, und da schließt sich der Kreis wieder hin zu deinem Freund. Das wundert mich wirklich. Weiß der, dass dich das auch wirklich dann bei deiner Arbeit antörnt? Ja, das weiß er. Das wundert mich wirklich, dass er damit umgehen kann. Könnte ich nicht mit umgehen. Ja, es ist sehr schwierig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bewundere ihn auch dafür. Es gibt so, ich sag mal so, alle 3 bis 4 Wochen kommt das bei ihm mal so hoch, dass er sagt, so, boah, irgendwie, ich weiß nicht, ich komme nicht so da, es kommt immer wieder hoch. Mhm. Und es ist, also am Anfang haben wir auch sehr viel Streitigkeiten deswegen gehabt. Und dass ich ihm dann aber auch einfach gesagt habe, hör mal, mir gibt das aber was, mich baut das auf, ja. Mir tut das gut, ne? Und mittlerweile ist es so, dass er auch verstanden hat, dass mich das psychisch unheimlich aufbaut. Also, dann ist das ein großzügiger und souveräner Mann, der das dann so hinkriegt. Also, das habe ich auch schon in der Sendung gehört, dass Männer dann, also Ehemänner oder Partner damit umgehen können. Ja. Da ist halt jeder anders gestrickt. Aber ich bin schon mal froh, dass das bei dir alles in Begleitung eines Therapeuten läuft. Meine ich jetzt gar nicht lustig, sondern wenn du psychische Schwierigkeiten hast, wäre das natürlich unter Umständen sehr heikle Sache, was du da tust. Aber wenn du das mit Begleitung eines Fachmenschen dann machst, ist das ja also enorm. Ich denke, der Punkt, also der Casus Knactus liegt eigentlich darin, Domian, dass es so ist, ich bin ja als Borderliner Selbstverletzer. Und ich verletze mich im Grunde genommen eigentlich immer dann, wenn ich mit mir und meinem Körper nicht im einen bin. Ich mache mal einen Vorschlag. Das vertiefen wir jetzt nicht weiter. Sonst kommen wir ganz von unserem Thema ab. Genau. Es hat mich irre gefreut, mit dir gesprochen zu haben, Carmen. Ja. Und nun sind wir ja noch ein bisschen in eine andere Thematik reingekommen. Ich wünsche dir einfach viel Glück und alles Gute, dass alles gut läuft und dass du deinen Freund auch nicht verlierst und dass du gesund wirst und bleibst. Oh nee, also er hat mir heute auf unserem Monatstag einen Heiratsantrag gemacht und ich glaube nicht, dass das passieren wird. Perfekt. Alles Liebe. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Dir auch. Dankeschön. Deine Sendung ist übrigens klasse, ne? Sehr nett. Vielen Dank. Jo. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit dem Ralf. Ralf ist 40. Hallo Ralf. Hi, hallo, grüß dich. Hallo Ralf. Welche Panne ist bei dir passiert beim Sex? Ja, eine ganz lustige eigentlich. Ich habe eine Frau kennengelernt, das heißt nicht kennengelernt, ich kannte sie eigentlich schon länger, aber man hat sich da einfach mal so sporadisch mal gesehen und irgendwann kam sie auf den Trichter, ich sollte mal doch zu ihr abends zum Essen kommen. Mhm. Alles ganz gut und schön und sie hat mich gefragt, was ich gerne esse und ich habe ihr so ganz lapidar und platt mal dahingeschmissen, ich esse mal grundsätzlich alles gerne, was grün ist. Ja. Salat und Spinat und alles Grünes. Kurze Frage noch zur Einordnung. Du hattest mit dieser Frau so ein lockeres Verhältnis bis dahin. Genau. Ja, okay. Genau. Hattet ihr schon mal Sex vorher gehabt? Nein, gar nicht. Wir kannten uns nur so sporadisch, mal hier gesehen, mal da gesehen, vielleicht mal einen Kaffee trinken gegangen, ein bisschen gequatscht, aber das war es auch schon. Also grüne Sachen magst du gerne? Genau, alles was grün ist, esse ich mal grundsätzlich gerne. Mhm. So, das ist auch immer noch so. Mhm. Und auf jeden Fall hatte ich ihr das mal so ganz platt dahingehauen und dachte mir, naja, warte mal ab, was dann kommt. Sie wollte kochen. Mhm. Gut, das hat sie dann auch getan und ich ging abends dahin. Und sie hatte auch eigentlich gutes Zeug gekocht. Und wie man ja nun weiß von grünem Zeug, sowohl Brokkoli als auch Bohnen, das treibt sehr gerne. Ist das so? Ja, ja. Das weiß man ja, ne? Ja. So, und es kam dann auch in späterer Stunde kam es dann auch zum Sex und der Brokkoli und die Bohnen hatten derweil ihre Arbeit getan und ich musste ganz fürchterlich furzen. Ach so, du meinst, dass man Dämpfe entwickelt, Blähung, ich verstehe, ja, das stimmt, ja. Mhm, ja. Genau, ja. Genau. So, und jetzt hatte ich natürlich ein Problem. Jetzt war ich A mit der Frau im Bett, es ging auch ganz gut zur Sache. Mhm. Aber da wollte was raus. Bitte? Aber da wollte was raus. Aber da wollte was raus. Aber das geht ja dann nicht. Das geht ja dann nicht. Was mache ich dann in dem Moment? Ich kann ja auch nicht aufstehen und mal eben rauslaufen. Nee. Das ist ja auch blöd. Das sieht auch blöd. Und wenn man es unterdrückt, kriegt man Bauchschmerzen. Ganz genau. Das habe ich ja. Ich habe es ja unterdrückt, weiß ich nicht, 10 Minuten, eine Viertelstunde lang und kriegte auch diese fürchterlichen Bauchschmerzen. Ja. Bis ich mich dann irgendwann ganz normal aufs Bett, auf den Rücken gelegt habe, ganz normal ins Bett gelegt und sie wurde dann in die Reiterstellung und lässt sich hier auf den Bauch fallen. Ach du lieber Gott. Ich ahne schon. Ja, dann kannst du, da konntest du was erleben. Ich dachte, die Bude bricht zusammen. Ich hab so unglaublich losgefilmt, da macht sich gar mit dem Bild von. Das heißt, die Schöne hat sich auf deinen Bauch gesetzt? Ja, genau, Reiterstellung eben halt. Ja, also sie wollte reiten und hat sich auch so ein bisschen fallen lassen eigentlich. Und alles musste raus. Genau, und dann kam auch alles raus. Mann, wie peinlich. Ja, wie absolut. Unfassbar peinlich. Wie unfassbar peinlich. Was hast du gesagt? Was hat sie gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur noch die Augen aufgerissen. Ich habe darauf gewartet, dass von ihr was kommt. Hm. Und sie hat auch die Augen aufgerissen und hat auch nichts gesagt. Dann kam so eine, weiß ich nicht, 7, 8, 10 Sekunden lange so eine peinliche Pause. Mhm. Und da fing die Frau an zu lachen. Die hat sich schlapp gelacht, die fiel auf mich drauf, die kam aus dem Lachen überhaupt nicht mehr raus. Wir hatten also eine richtig lustige Nacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ja toll war, dass sie das dann so auf die komische Art dann genommen hat, das Ganze. Ich hab gedacht, die schmeißt dich jetzt raus. Ja, ja. Also das war absolut unglaublich. Also aber die fing so an zu lachen. Die kam jedes Mal, wenn wir uns heute noch treffen, wir brauchen kein Wort zu sagen, wir fangen sofort an zu lachen. Habt ihr denn dann noch darüber gesprochen, dass das mit dem Essen zusammenhängt und so? Ja, nun, ich meine, es war bei ihr ja auch nicht viel anders. Ja, genau, sie hatte ja das wahrscheinlich sie hat auch. Sie gleich gegessen wie ich? Ja, ja. Und aber bei ihr kam es dann nicht so, trat es nicht so zutage. Ja, weiß ich nicht. Ja, also zwischendurch auch mal, aber es war auf jeden Fall eine fürchterlich lustige Nacht. Und heute, wenn wir uns treffen, wir haben keine Beziehung oder irgendwas, aber heute, wenn wir uns treffen sollten, wir gucken uns nur an, wir fangen sofort an zu lachen. Nun kann ja sein, oder könnte ja sein, dass nach dem, was da passiert war, stinkt es ja auch erstmal ein bisschen in der Umgebung des Bettes. Komischerweise gar nicht. Ach so, weil das hat mich so fürchterlich gewundert. Komischerweise gar nicht. Frisches Gemüse? Vielleicht ja, mal. Weiß ich nicht warum. Es hat gar nicht gestunken, überhaupt nicht. Dann geht's ja. Nee. Also ja. Auf jeden Fall durch diesen Vorfall, und dann hat es nicht mal irgendwie schlecht gerochen, war die Leidenschaft nicht großartig lange gestört. Es ging wahrscheinlich nicht mehr so ab, wie es abgegangen wäre, wenn jetzt nichts passiert wäre. Also. Ja, also wir haben uns hart totgelacht da. Das dauerte schon 10 Minuten und dann ist sowieso erstmal Sendepause. Und dann sind wir auch noch aufgestanden und haben erstmal Kaffee getrunken, haben erstmal noch eine geraucht und haben uns erstmal ein bisschen beruhigt wieder. Ja. Ja, und ja. Danach geht es dann einfach nicht mehr so weiter, du normal weitergemacht hättest. Ja. Ja. Trotzdem, es war eine unglaublich lustige Nacht. Und sehr lustig. Ich hatte gerade mal zwischenzeitlich die Idee, ob sie das vielleicht absichtlich gemacht hat, dass sie so gekocht hat, weil sie vielleicht auch... Nee, das glaube ich gar nicht mal, dass da irgendwie eine Absicht ist. Nee, glaube ich auch nicht, aber ich hatte gerade mal so die Idee, denn es gibt ja Leute, die auf Anpupsen stehen. Ja gut, die gibt es, aber ich hatte ihr das ja so lapidar dahingeschmissen. Ich esse mal grundsätzlich alles gerne, was grün ist. Hat sie sich auch keine Gedanken groß drüber gemacht dann wahrscheinlich, und welche Folgen das hat? Wahrscheinlich hat sie sich da gar keinen Kopf gemacht. Ja, sie hat da Brokkoli und Bohnen und was es da nicht alle gab und Salat in rauen Mengen und hast du nicht gesehen. Ja. Aber das ist natürlich auch, wie gesagt, so Brokkoli und Bohnen ist natürlich alles treibendes Zeugs. In der Tat. Da hat sie wahrscheinlich auch nicht drüber nachgedacht. Ralf, vielen Dank für die nette Geschichte. Bitte, bitte. Alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. So. Schlag auf Schlag geht das hier bei uns heute. Hier ist Mike. Mike ist 59. Hallo Mike. Hallo Dumjan. Hallo Mike. Ja, wir reden über Sex mit Pannen. Ja, es liegt ja schon etwas ein paar Jahre zurück, aber es war so ein lustiges Erlebnis gewesen. Und zwar spielte es sich auf der Hochzeit von meinem Freund ab. Ja. Es war am Polterabend, es war im Sommer gewesen, im August, es war sehr schönes, heißes Wetter, es war auf einem Bauernhof gewesen, wo alles draußen gesessen hat, draußen die ganzen Gäste gesessen und gefeiert haben, alles, es war sehr schön. Und ich habe da von der Braut die Freundin kennengelernt an diesem Abend. Mhm. Und wir haben zusammen getanzt, haben uns unterhalten, was getrunken und alles und wie das so ist und man kommt sich näher. Machte sie mir den Vorschlag, ob ich nicht Lust hätte, jetzt mit ihr Sex zu haben. Oh. Ja, selbstverständlich, war natürlich eine feine Sache. War man schon ein bisschen, war man ein wenig angetrunken schon? Ja, man hatte schon so ein kleines bisschen getrunken. Und war entsprechend enthemmt. Ja, ja, so kann man das sagen. So, da hat sie gesagt, sie hat das gesagt. Ja, sie sagte, bist du jetzt auch so ein bisschen heiß und so jetzt? Nein, oh mein Mann. Wie hieß die? Ich sag mal, selbstverständlich, na klar. Wie hieß sie? Aber wo können wir denn hingehen? Wir sind hier im Garten und alles. Wir können ja nicht in dem Haus gehen, wo die Eltern wohnen und alles. Nee, sagt sie, da am Anbau, da ist ja von meiner Freundin, wo die später mal wohnen werden, das Brautpaar, da sind die gerade beim Umbauen. Ja. Die bauen die Wohnungen da um und alles. Und da steht alles leer, da können wir hin, da stört uns keiner. Ja, gesagt, getan. Und wir sind natürlich darüber. Mhm. Rein ins Zimmer. Haben uns da so eine Decke mitgenommen, die hat noch eine Decke besorgt irgendwo, ich weiß nicht woher, und haben uns da schön zu schaffen gemacht. Ja. Und als wir so mittendrin waren und alles, hörte ich schon auf einmal ein paar Stimmen. Und was war? Die Hochzeitsgesellschaft mit dem Brautpaar kam und stellte jetzt ihr neues Haus vor, wo sie später mal wohnen würden. Die Tür ging auf, die Lichtschalter an und das wird unsere Küche. Und alles guckte rein und das, wir waren mitten in der Küche zugange. Das ist ja herrlich. Und die ganze Gesellschaft guckte die euch ganze dann... Die ganze Gesellschaft guckte nun in die Tür rein, in die Küche rein und sah da zwei Sichter. Ihr lagt auf der Erde? Wir lagen auf der Erde, nur eine auf Decke der Decke unten. Und wart richtig voll zugange. Wir waren zugang. Richtig voll im Gang und die haben bloß den nackten Popo gesehen von mir und... Der Schreck natürlich erstmal hoch, alles vorne zugehalten. Die hat gleich die Tür zu mir geknallt. Die Hochzeitsgesellschaft grüllte los. War natürlich ein Gaudi gewesen. Achso, es war ein Gaudi. Alle weg und wir haben uns ja nicht rausgetraut. Wir wussten ja nicht, wie wir da rauskommen sollten. Aber irgendwann seid ihr wieder rausgegangen, seid zu ja, den anderen gegangen. Wir raus, haben uns aber gar nicht so richtig mehr unter die Hochzeitsgesellschaft geschlichen, sondern sind einfach still, heimlich sind wir dann abgehauen. Und es gab dann noch ganz großen Theater, weil die Eltern machten so ein Theater, auch dein Freund und so. Und da sollte ich erst nächsten Tag zur Hochzeit gar nicht erscheinen. Oh. Da hat meine Freundin aber gesagt, das geht nicht, den kenne ich so lange. Ihr wisst, was das für ein Netter ist, der Mike und alles drum und dran. Ja. Weil der dann Sex gehabt hat, naja, das war nun mal nicht so schlimm und lachte immer noch. Und wir sind bis heute befreundet und obwohl die Sache 25 Jahre zurückliegt, lachen wir heute noch immer wieder darüber, wenn irgendwo eine Tür aufgeht, wenn wir an dieses Ereignis denken. Dein Freund hat dir das nie übel genommen? Der hat es mir nie übel genommen. Und auch die Frau deines Freundes auch nicht? Auch nicht. Nee. Das ist wirklich ein Erlebnis gewesen. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen und wenn wir uns treffen, müssen wir herzlich darüber lachen wieder. Und das war so eine, wirklich diesem Thema heute bei dir, Sex mit Pannen. Das ist aber eine richtige Panne, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber es war wirklich ein Gaudi gewesen und es war wirklich herrlich. Sehr nett. Und ihr habt immer was zu erzählen, wenn ihr euch trefft, ihr Freunde. Ja, selbstverständlich. Wir brauchen uns gar nichts erzählen. Wenn irgendwo eine Tür aufgeht, dann weiß man Bescheid. Weil jeder weiß, was sie meint. Lieber Mike, auch dir Dankeschön für deinen Anruf. Ja, danke. Und ich danke dir für die vielen schönen Sendungen, die ich mit dir schon verfolgt habe, obwohl ich heute das erste Mal angerufen habe, aber ich sehe deine Sendung zu gerne und bin immer Stammgast. Dankeschön, das ist sehr nett, dass du sagst. Vielen Dank. Okay, danke, tschüss. Und hier ist David. David ist 18. Hallo David. Ja, guten Abend. Hey, guten Abend. Guten Abend, Domian. Erzähl, deine Panne. Ach, meine Panne, das liegt auch jetzt etwas, ich würde mal sagen, so über ein Jahr zurück. Ja. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt halt auch 18 Jahre, also frisch 18 geworden im August. Ja. Ja, und das war ein Wochenende. Ich war da mit meiner jetzigen Ex-Freundin halt auf einer Party oder so. Waren auf jeden Fall ein Wochenende. Ja, und wie es halt so läuft, wie auch der Vorredner schon gesagt hat, wurde ein bisschen getrunken, die Stimmung wurde ein bisschen heller, hemmungslos und so weiter. Und ich habe mir halt was überlegt. Es war irgendwie ein besonderer Anlass dazu. Ich glaube, irgendwie halbjähriges oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, und ich habe mir halt überlegt, sie zu überraschen, weil sie würde halt an dem Abend auch bei mir schlafen. Ja, und ich habe mir halt überlegt, sie zu überraschen mit diesem Teelichtern. So. Ist halt ein bisschen kitschig, ich weiß, aber... Mit was? Mit Teelichtern. Viele Kerzen so ums Bett stellen. Ach so. Und romantisches Ambiente und war halt so süß, hat sich auf jeden Fall beeindruckt, so, als wir dann halt später bei mir angekommen sind. Ja, sie ist total aufgelegt, ah, David, hätte ich nie gedacht von dir und so. Hat sich halt total gefreut, wie das so halt ist, frisch verliebt und oder noch frisch in der Liebe, ich weiß nicht mehr. Das ist also rund um das Bett standen Kerzen und das leuchtete. Ja, richtig. Und sah sehr romantisch aus. Ja, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Also ich war sehr stolz auf mich, als ich mein Werk da vollendet hatte. Ja. Ja, und auf jeden Fall, sie zieht sich innerhalb von ein paar Minuten aus. Wir kommen zur Sache, sind schon, wie gesagt, total scharf aufeinander, weil Alkohol ist geflossen und an sich steht man ja auch so auf sich, ne? Ja, und wir kommen gerade zur Sache. Im Bett ist es schon richtig heiß am Laufen, Vibration, alles. Ja, und ich gucke auf einmal und auf einmal wird mein Zimmer irgendwie so ein bisschen heller. So. Ich merke, da leuchtet irgendwas. Naja, ich schaue über die Schulter meiner Freundin, guck so und auf einmal sehe ich so, die Decke brennt. Ach du je. Die Bettdecke? Die Bettdecke oder was? Die Decke brennt, ja. Die Teelichter standen um die Decke herum und haben anscheinend Feuer gefangen. Ach du je. Das habe ich mir auch in dem Moment gedacht. Meine Freundin auf jeden Fall total aufgelöst, springt zur Seite. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wann das genau oder was sie genau gemacht hat. Ja. Auf jeden Fall total erschrocken natürlich. Ne? In der Regel ist das ja so eher so Synthetikmaterial auch und das brennt ja irre schnell. Das war Naturbaumwolle, das ging eigentlich. Hat auf jeden Fall gut geglüht, sag ich mal. Ah ja. Und gebrannt auch. Ja, ich natürlich total aufstehen, ne, schnell Bettdecke ausschlagen mit den Händen, hab mir dabei meine Hände verbrannt. wurde alles natürlich im Nachhinein von meiner Schwester gut verarztet und die Freundinnen von ihr waren auch natürlich total lustig am Lachen, weil die haben da halt eine Übernachtungsparty gefeiert. Ja. Zum gleichen Zeitpunkt natürlich. Ja. Und die waren natürlich dann auch gut am Lachen, wo die das gesehen haben. Ich da nackig stehe und die kommen ins Zimmer rein und sehen das Massaker, die Wolken, die Dämpfe, die da rausfliegen. Oh weia, oh weia. Aber es hat dann letztendlich nur diese Decke angefangen zu brennen. Es ist nicht noch schlimmer geworden. Also meine Freundin hat nicht gebrannt. Das war ja, Gott sei Dank. Aber sonst irgendwelche anderen Sachen im Zimmer auch nicht? Nö. Weil ihr schnell eingegriffen habt und das gelöscht habt. Die Wand wurde noch ein bisschen schwarz, aber das waren jetzt so kleine Mängel. David, meine Sendung ist gleich vorbei. Schön, dass du deine Geschichte noch erzählt hast. Ja. Ich will ein Autogramm von dir. Ich gehe nicht ohne ein Autogramm. Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Danke für deine Geschichte und alles Gute wünsche ich dir. Danke sehr, dir tschüss. Auch. Tschüss. Danke. Ciao. In der Technik, Axel Dullmann. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.